Kiezbiografien, Ausgabe 11. Mein Name ist Lutz Bonneberg, hallo, und ich bin heute zu Hause bei mir am Küchentisch mit Christoph. Hi. Hallo Christoph. Christoph ist zurzeit in Berlin, wohnt hier nicht, kommt ursprünglich aus Hamburg, kann ich schon vorwegnehmen, und lebt jetzt aber seit einiger Zeit in Buenos Aires. Genau, seit 2 Jahren lebe ich in Buenos Aires. Genau, wir wollen nicht über Argentinien sprechen, aber also es fließt vielleicht da rein, aber wir wollen über etwas anderes sprechen, weil Christoph erzählte, oder ich habe erfahren, dass Christoph einen interessanten Beruf hat. Und zwar spielt er Poker. Genau, ich spiele Poker. Und wo halt andere Leute 9-to-5 machen, Bus fahren oder Kinder betreuen. Ja, da sieht mein Tag etwas anders aus. Ich stehe jetzt nicht unbedingt um 9 Uhr auf, manchmal schon, je nachdem. Manchmal später, manchmal früher, aber meistens eher später. Mache mir mein Frühstück und dann ist es oft so, dass ich dann anfange. Ich setze mich vor den Computer und spiele Poker. So, jetzt wieder der erste Punkt schon. Also das heißt, Pokern ist halt nicht mehr im klassischen Lucky Luke-Sinne ein Tisch, wo Leute im Kreis sitzen unbedingt, sondern du spielst am Rechner. Es gibt beides. Also ich spiele auch beides, wobei mehr Online-Poker, Live-Poker auch, also im Casino, wie man das kennt. Wirklich ist es noch so klassisch, wie man sich das so vorstellt? Also Leute kommen da zusammen, man kennt sich nicht, aber dann geht's los und dann spielt man Runde für Runde. Also öfters gibt es Runden, wo sich die Leute schon kennen, also die Leute, die regelmäßig spielen in vielen Städten. Wobei es kommen halt auch immer neue dazu, die zum Spaß spielen oder halt um damit Geld zu verdienen. Würdest du sagen, ist das eine Szene? Also betrachtest du dich als Teil einer Szene? Die Pokerszene? Ja, es gibt sowas, wobei es ist eher eine Zweckgemeinschaft, würde ich sagen. Also ein Markt quasi mit unterschiedlichen Teilnehmern. Mhm. Weil letztendlich ist es ja, also man sagt immer beim Spielen, man spielt zusammen. Aber in diesem Fall geht es ja um Gewinn. Man spielt gegeneinander. Also in dem Sinne halt wirklich, ihr seid Konkurrenten. Klar. Wie geht ihr miteinander um? Also seid ihr eher misstrauisch miteinander? Teilweise kann ich mir vorstellen, wenn du jemanden länger kennst, dann lernst du auch so quasi ihn und seine Macken oder seine Eigenschaften kennen. Manchmal will man vielleicht nicht, dass das andere sehen, weil es vielleicht verräterisch sein könnte, wenn man zusammen spielt. Also du meinst jetzt Freunde von mir, die auch Poker spielen oder die ich durchs Poker kennengelernt habe? Ja, es ist so, dass es gibt verschiedene Disziplinen im Poker und mit den meisten, wir spielen unterschiedliche Disziplinen, deswegen... Wie viel gibt es da ungefähr? Diverse. Diverse, okay. Es gibt Texas Hold'em, das bekannteste und auch am weitesten verbreiteten. Da gibt es auch mehrere Unterpunkte da. Fixed Limit, No Limit und die Einsatzgröße, also das Limit, welches man spielt. Aber da gibt es auch noch unterschiedliche. Also Fixed Limit heißt, man kann immer nur einen festen Betrag setzen, der vorher festgelegt ist. No Limit, man kann alles setzen, was man am Tisch hat. Man kann sich die Setzgrößen selber aussuchen. Und was spielst du? Also ich spiele größtenteils Fixed Limit, also Fixed ab Limit. Und zu auch mal Turniere, No Limit Hold'em Turniere, aber mein Main Game ist Fixed Limit. Hat sich das einfach so ergeben? Oder? Ich habe damit angefangen und habe immer mal was anderes ausprobiert, aber irgendwie immer wieder zurückgekommen, weil das war das, was mir am meisten Spaß gebracht hat oder wo ich auch am meisten Erfahrung drin hatte. Mhm. Ja, bezüglich der Leute, mit denen du halt spielst, also wenn du sie kennenlernst und wenn sich sogar vielleicht sowas wie eine Bekanntschaft oder gar so eine Freundschaft herausbildet, gestaltet sich dann halt das als problematisch, so dieses Bild, ne, was halt da ist, ist halt diese Pokerfresse und Sonnenbrille oder was auch immer halt so, um halt nicht durchblicken zu lassen, was man da auf der Hand hat und wie man sich da gerade mitfühlt. Also wenn man nicht mehr am Pokertisch sitzt, würde ich sagen, es ist alles vergessen, was am Pokertisch passierte. Wird da noch unterschieden? So, es gibt halt Leute, die einfach nur spielen, weil sie Spaß dran haben, weil sie zu viel Geld haben, weil sie das Gefühl mögen oder sowas, also die Hobbyspieler, mischt sich das dann halt letztendlich doch und es ist egal? Oder, also das wäre so die letzte Frage, quasi also diese Frage, ist da sowas wie eine Szene? Wie konstituiert sich halt so der Markt, auf dem man sich da bewegt? Am Tisch mischt sich das klar. Also man möchte natürlich auch nicht nur mit guten Spielern zusammen, also am Tisch spielen, sondern man möchte auch diejenigen dran haben, die zum Spaß spielen. Die vielleicht noch nicht so weit sind, wo man... Oder, nein, die einfach nur Spaß haben wollen. Mhm. Also da gibt es schon. Sowas gibt es. Also Leute, die sich ums Geld nicht unbedingt kümmern müssen, die... Zu denen ich nicht gehöre, leider. Oder vielleicht auch, Gott sei Dank. Ich weiß es nicht genau. Wie werden diese Gruppen zusammengestellt? Also trägt man sich da auf eine Liste ein? Also du sprachst gerade, es gibt Turniere, die wahrscheinlich mal mehrere Runden und mehrere Tische und also eventuell auch mit immer wieder unterschiedlichen Konstellationen gespielt werden. Oder geht man einfach so hin und sagt, irgendwie so, kann ich mitspielen? Also, klar, gerne. Bei Turnieren ist es so, dass man kann sich einkaufen. Man bezahlt einen bestimmten Betrag. Als Einlage quasi. Genau, und das wird am Ende auch wieder ausgeschüttet, abzüglich der Gebühren, die fürs Casino oder Online-Casino sind. Alternative Möglichkeit, man qualifiziert sich über andere Turniere, sei es das unterste Niveau, halt Free Rolls, das heißt die Pokerräume, Casinos eher weniger, aber die Online-Pokerräume geben ein Turnier, veranstalten ein Turnier, welches keinen Eintritt kostet, quasi als Promotion. Und der Erste kommt weiter und kann ein weiteres Turnier spielen und kann sich dann qualifizieren für ein größeres Turnier, wo er eigentlich einen Betrag bezahlen müsste, um dort mitzuspielen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ansatzweise Poker. Und meintest du, eine Liga gibt es aber als solches nicht in der Form, also weil dieses Qualifizieren und dann weitermachen, also das klingt so, als ob man durchgereicht wird und dafür brauchst du ja eine Infrastruktur. Also eine Liga gibt es jetzt nicht, es gibt verschiedene Turnierserien. Wie beim Golf quasi. Ja, aber da ist jetzt nicht unbedingt der, der die meisten Punkte hat oder sowas, der Beste, weil einige Leute spielen nur ein Turnier mit, andere spielen alle Turniere mit. Also diese Liste, würde ich sagen, die hat jetzt keine große Aussagekraft, die ist einfach nur so zum... einfach nur da. Mhm. Mhm. Also was jetzt interessant ist, ist halt ein Turnier zu gewinnen oder einen hohen Platz zu erreichen und einen Betrag, Geldbetrag mitzunehmen. Das heißt also, wenn du jetzt spielst, spielst du schon in die Richtung, dass du dich dann voll finanzieren willst. Also es gibt da jetzt nicht auch irgendwelche ererbten Ersparnisse und du kannst jetzt irgendwie so halb professionell und du weißt, es kann nicht schief gehen, sondern nein, du hast alles auf eine Karte quasi gesetzt. Ich habe ganz unten angefangen. Ich habe mit Cent-Beträge gespielt und habe am Anfang und habe dann meine Bankroll aufgebaut mit. Das heißt also, die Einsätze, ich habe jetzt nicht groß da selber was investiert, sondern ich habe ganz unten angefangen. Ah, und das hast du quasi immer alles reinvestiert so erstmal. Genau, also ich hatte mal ein paar Dollar, ja, habe damit Cent-Beträge gespielt und dann waren ein paar Dollar mehr. Dann waren es ein paar Dollar mehr und dann habe ich das nächste Level, also das nächste Limit angefangen. Mhm. Also ganz wichtig ist natürlich, wenn man das professionell machen möchte, Bankroll-Management zu haben. Das heißt, man spielt nicht um hohe Einsätze, die man sich nicht leisten kann, sondern man hat einen bestimmten Betrag, den man einsetzen kann und spielt das Limit, welches man, also falls es mal schlecht läuft, dass man dann immer noch Reserven hat. Also es wäre dann der professionelle ökonomische Faktor. Also du hast eine Firma quasi und hast halt Kapital und da kaufst du was von oder verkaufst, aber auf jeden Fall machst du es nicht so, dass dahinter ein tierisches Loch gerissen wird und nicht weißt, wo oben und unten ist. Das ist dann wahrscheinlich auch, denke ich, dann wird es pathologisch, sag ich mal. Also vielleicht kommen wir dann auch nachher nochmal zu, kurz mit dieser Frage nach so Spielsucht, ob dir da irgendwelche Sachen schon irgendwie vorgekommen sind, wenn vielleicht sogar auch eigene Erfahrung. Aber erstmal jetzt nochmal, du hattest das angedeutet, du hast angefangen mit Centbeträgen. Mhm. Wie alt warst du da und was hat dich dazu gebracht? Ich meine, ich war so 21, 22. Mhm. Gebracht hat mich dazu ein Freund von mir, mit dem ich zusammen Ausbildung gemacht habe. Also was damals? Nicht als das war, nein, das war in der IT-Branche einer Softwarefirma. Okay. Die Ausbildung ging so, also es war jetzt nicht irgendwie was, was mein Leben erfüllt. Mhm. Und ich Arbeit am Rechner. Ja, dann hat er mir mal ein Buch ausgeliehen. Ich habe es gelesen, habe gedacht, ja, okay. Habe es aber immer noch nicht ausprobiert. Mhm. Irgendwann habe ich mal im Internet gesurft und gefunden, ach, da gibt es mal ein paar Dollar for free. Mit Pokerraum. Ohne jetzt da selber was zu investieren. Und habe da angefangen, ein bisschen rumzuspielen. Am Anfang eher weniger mit Strategie, dann schon etwas mehr. Also ich habe mehr gelesen, mich informiert, wie muss man spielen, welche Strategien gibt es. Und wie viel gibt es? Unendlich? Also es ist nicht unendlich, aber es ist für jedes Spiel, jede Konstellation, sei es von Gegnern, von der Anzahl der Gegner, das Level der Gegner. Für diese Konstellation gibt es natürlich, musst du deinen Spielstil anpassen. Okay, und dann hast du also quasi diese Strategien erworben. Mhm. Reflektierst du deine Spiele auch im Nachhinein? Also quasi mit geschlossenen Augen, wie ist es gelaufen, scheiße gelaufen? Was ist eigentlich schief gelaufen? Also eine Spielanalyse? Es ist sehr zu empfehlen, das zu machen. Ich mache es nicht immer, ich mache es manchmal. Vielleicht sollte ich es auch ein bisschen öfter machen, aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen und eine der Sachen, die man machen sollte, um professionell zu spielen. Also es ist, so gesehen ist es ja, also es klingt halt so ein bisschen so paradiesvogelmäßig, ne? Also man spielt Poker für den Gelderwerb, aber die Struktur, wenn man das professionell macht, so wie du, also was du so sagst, ähnelt tatsächlich eigentlich einfach einer beruflichen Profession. Also es gibt Dinge, die vielleicht im Kern dieser Tätigkeit stehen, aber davor und danach gibt es halt Sachen, die macht man mal minder oder mal lieber. Natürlich, es sind nicht nur die angenehmen Sachen, die man jetzt machen muss. Also man hat auch und ich muss mich auch motivieren, oft zu spielen, weil es ist halt auch ein Job. Es ist halt Arbeit. Es ist Arbeit, also. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich bin mit der Ausbildung fertig, halt irgendwie so, und stelle fest, soll es das wirklich gewesen sein? Oder kann ich mir vorstellen, jetzt in den nächsten Jahren zumindest irgendwie in diesem Bereich jetzt, ne, tätig zu sein, unabhängig, ob es Geld gibt oder nicht. Irgendwie. Und ich komme zu dem Ergebnis, eigentlich erwarte ich mir noch was anderes. Wie eindeutig logisch war der Übergang zum Poker? Also gab es noch Alternativen? Also hast du dich hingesetzt an den Tisch und hast gesagt, okay, jetzt muss ich noch was anderes machen. Und da gab es noch andere Optionen für dich, die nächsten Schritte in deinem Leben zu machen? Oder war es wirklich dann Poker und es war um dich geschehen? Ich habe noch ein Studium angefangen, wo mir dann aber irgendwann die Motivation fehlte. Und einer der Gründe, warum ich Poker angefangen habe, weil man halt unabhängig ist. Man hat keinen Chef, der einem sagt, um 9 Uhr im Büro sein. Und ich kann mir den Wohnort aussuchen. Mhm. Südamerika hatte mich schon immer irgendwie fasziniert. Okay. Und ich war schon öfters da. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich in Buenos Aires war, gehe ich zurück, nehme meine Sachen mit. Meine 2 Koffer. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Such mir eine Wohnung dort und bleib dort erstmal. Also ich finde es echt schon einen spannenden, aber auch mutigen Schritt. Also da hast du dann gut, also in dem Sinne, klar, was macht man? Also du hast halt vorgefühlt, hast festgestellt, das kann was werden, da fühlst du dich eigentlich wohl, ne? Das könntest du dir vorstellen. Das heißt aber, ja, der Vorteil vielleicht beim Poker ist, dass du, wenn du halt so eine Mischform machst von Online und Casino-Poker oder so, dass du ja räumlich unabhängig bist. Ja. Hast du da, also du hast, wie heißt das, Bankmanagement? Bankroll Management. Ist das jetzt eigentlich nur die Bezeichnung für das, was du zu tun hast, um deine Finanzen also geregelt zu kriegen? Oder ist das tatsächlich sowas wie jemand, den du beauftragt hast, wie ein Steuerberater, der sich um die Gelder, die du einspielst, kümmert? Nein, das ist einfach das, das Limit, was du spielen kannst. Okay. Mit dem, was du hast. Ja. Ja, wann du aufsteigen kannst ins nächste Level, also ein Limit höher. Oder wann du wieder zurückgehen musst, weil du womöglich noch nicht so weit bist. Die Gegner sind besser als du. Okay, aber es ist nicht so, dass das jetzt sowas wäre wie eine zweite Person, ein Manager oder... Nein, das musst du selber machen. Eigentlich okay. Als Pokerspieler hast du eigentlich alle deine Sachen selber Unter Kontrolle. Das ist ja auch diese Unabhängigkeit, die du gesucht hast anscheinend. Also ja. Das ist ja vollständig. Das ist alles. Das heißt, wenn du nicht spielst, hast du auch kein Einkommen. Dann guckst du halt, was der Geldbeutel hergibt und wie du damit zurande kommst. Ja. Und wenn du halt wieder mal musst, dann kannst du halt irgendeine Mühle anschmeißen auf irgendeinem Kontinent. Oder gibt es da den Moment, dass du den Kontakt verlierst, dass du quasi wieder irgendwo von null anfangen müsstest? Also jetzt unabhängig vom Geld, wenn du pleite bist, bist du pleite. Ne? Mhm. Aber meistens muss man ja halt irgendwo zusteigen, sich hocharbeiten, ja? Wie vom Junior zum Senior oder was auch immer. Klar. Und wenn du rausgehst, dann verlierst du auch wieder an... Also beim Poker ja auch. Also ich habe ganz unten angefangen und habe mich langsam stetig hochgearbeitet. Klar gab es immer wieder mal Downs, es lief nicht gut. Man hat sich selber gefragt, bin ich wirklich gut genug? Warum gewinne ich jetzt nicht? Aber es ist halt nicht nur das eigene Können, sondern die Karten spielen ja auch eine Rolle. Also es ist zum Teil ein Glücksspiel, aber auf lange Sicht Strategiespiel. Aber die kurze Sicht kann auch mal über eine längere Zeit schlecht laufen. Schlecht laufen, also schlechter Plan. Und als guter Spieler muss man das überwinden, darf seine Emotionen und sein eigenes Spiel nicht so sehr davon beeinflussen lassen. Mhm. Also was man überhaupt nicht machen sollte, jetzt irgendwelchen Verlusten hinterherrennen. Man hat jetzt ein paar Hände jeden großen Pot verloren und rennt den Gewinn hinterher. Das sollte man nicht machen. Dann lieber aufhören, nächsten Tag, nächste Woche weitermachen, erstmal ein bisschen den Kopf frei kriegen, vielleicht an seinem Spiel auch arbeiten, fragen, was falsch gelaufen ist oder ob überhaupt was falsch gelaufen ist und es nur Pech war, die Karten nicht so gekommen sind, wie sie sollten. Das ist interessant, weil es gibt ja so zwei Arten von Menschen. Also jetzt wieder so ein bisschen binär, ja, irgendwie so schwarz-weiß gedacht, aber die einen irgendwie sagen, irgendwie Schicksal, das war Gott gegeben, ich muss in meinem ehemaligen Leben einfach was Schlechtes getan haben. Wie auch immer, also man sucht halt metaphysische Gründe dafür, wie es gelaufen ist, wenn es schlecht gelaufen ist, um sich zu trösten oder also um einen Sinn da zu finden, warum das gewesen ist. Das andere Ding ist dann eher dieses Rationale, dieses, ich kann zwar nicht kontrollieren, welche Karten mir gegeben wurden, aber ich habe halt einen Tag und ich habe eine bestimmte Disposition, mein Kreislauf ist vielleicht nicht so optimal, ich habe leichte Kopfschmerzen oder habe gesoffen am Abend davor oder ich habe wahnsinnige Konzentrationsstörungen gehabt. Das sind ja dann eher so diese Gründe, wenn es mal schiefgegangen ist, die man bei sich suchen kann. Klar, spielen zwei Faktoren eine Rolle. Also einmal die eigenen, die man kontrollieren kann. Man fühlt sich nicht gut und spielt deswegen nicht gut. Mhm. Und die Karten, das ist der Faktor, den man nicht kontrollieren kann. Könntest du einschätzen, so prozentual, in welchem Verhältnis dieses Glück und Fähigkeit zum Pokern im Verhältnis stehen? Schwierige Frage. Also jetzt ist ja wahrscheinlich auch nur so subjektiv zu beantworten. Also auf kurze Sicht, klar, es ist sehr viel Glück. Also auf kurze Sicht eine Hand im Vakuum betrachtet, ist natürlich 100% Glücksfaktor, wer die gewinnt. Mhm. Nicht 100%, aber Ja, es gibt halt dieses Plattform 32 Karten. Oder du was, kannst jemanden rausbluffen, aber wenn der andere die bestmöglichste Hand hat, wird er sich nicht rausbluffen lassen. Okay, also wir haben halt so eigentlich drei Ebenen. Wir haben die Disposition des Spielers, wir haben das reine Glücksmoment, also aus einer Auswahl von 32 Karten eine Kombination von Karten zugeteilt zu bekommen, die man halt vorher nicht kennt. Mhm. Und dann haben wir noch diese Ebene am Tisch, also dieses, also die Strategien, das Bluffen. Bluffen? Wie auch immer halt. Bluffen, Englisch. Eingedeutscht, Bluffen. Bluff. Das heißt, ja gut, deswegen, so nennen wir schon wieder, aber naja, trotzdem nochmal zurückgekommen auf diese Frage, irgendwie so, was ist Glück und was ist auf lange Sicht jetzt mal betrachtet, irgendwie, wie viel Erfahrung kann angesammelt werden, um den Zufallsmoment unter Kontrolle zu kriegen. Also du kannst ja davon leben, das heißt irgendwo, wenn du es überhaupt nicht steuern könntest, dann hättest du ja vielleicht schon wieder aufgehört oder du müsstest dich damit zufrieden geben, dass es mal klappt und mal nicht. Mhm. Aber so wie das Werfen einer Münze wäre es dann halt bei 50-50 irgendwann. Vielleicht ist es auch sowas wie Begabung. Wenn du eine Münze wirfst, auf die lange Sicht her, statistisch gesehen, wird es 50-50, genau. Aber das ist ja beim Poker ein bisschen diffiziler als ein reines Münzewerfen. Beim Poker hat man mehrere mehrere Sachen, auf die man Einfluss nehmen kann. Man hat die, man kann setzen halt, also beim Texas Hold'em. Und setzt auf seine guten Karten, seine schlechten, schmeißt man erstmal weg. Also das Spiel geht ja, man bekommt Texas Hold'em, man bekommt zwei Karten. Die bestmögliche sind zwei Asse. Mhm. Die schlechtmöglichste 7 Deuce Offsuit, 7-2 in verschiedenen Farben. Man kann keinen Flush machen, die Straight ist nicht möglich. Also keine Kombination, die irgendwas wert ist? Nichts, was irgendwie irgendwas wert ist. Man kann natürlich gewinnen, indem man auf dem Flop in die Community, die Gemeinschaftskarten, dass jetzt 2-2-7 der Flop kommt. Dann hat man natürlich die zweitbeste Hand. 7-7 ist besser. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Flop die Gemeinschaftskarten 2-2-7 sind halt nicht besonders hoch. Mhm. Mhm. Und das ist schon eine Kalkulation auf dieser mittleren Ebene. Ja. Dass, okay, die anderen haben auch Karten. Also man muss, um mit 7-2 Offsuit zu gewinnen, muss man seine Hand verbessern mit den Gemeinschaftskarten. Es werden 5 weitere Karten gedealt, aufgedeckt. Zuerst 3, das ist der Flop. Dann kommt wieder eine Setzrunde. Wo man Geld setzt, dann heißt es wieder, man muss evaluieren, wie groß ist meine Chance, dass ich gewinne, wie groß ist die Chance, dass ich den anderen rausbluffen kann. Also man sollte sich auch Gedanken machen, welche Range, also welche möglichen Hände hat der Gegner, also wie er es gespielt hat. Er hat jetzt Preflop nur gelimmt, also nur, er ist nur mitgegangen, er wollte nur sehen, hat nicht erhöht. Bei vielen Spielern ist es vielleicht sowas wie ein kleines Paar. Mhm. Jetzt eine Möglichkeit. Also. Achso, das heißt, also du hast so eine Art Bewegung. Man setzt den Gegner auch auf verschiedene mögliche Hände, die er haben könnte. Mhm. Also man schwierig ist, wird es ihn genau auf eine Hand zu setzen. Ja. Also man muss ihn schon auf Kombination. Aber es gibt so Wahrscheinlichkeiten. Also so Wahrscheinlichkeiten, er hat sein Spiel so und so gespielt, er könnte jetzt die und die und die und die und die und die Hände haben. Manche, also verschiedene Spieler sagen auch, die setzen ihn jetzt auf ganz genau auf eine Hand. Das ist sehr schwer und man sollte das schon ihn eher auf eine Range setzen, also auf eine Karten, also auf Kartenkombination, also auf ein Spektrum. Ja, also du näherst dich quasi so diesem. Gut, das heißt also, du auch das ist dann weniger die Beobachtung halt irgendwie, ob sich die Augenbraue zuckt oder halt der Mundwinkel hochgeht. Im Live-Spiel, ja. Aber du beobachtest auch, wie er spielt, also welches Verhalten auch online, welches Verhalten der Mitspieler das ist, das ist ja sowohl live als auch online möglich, dass man jetzt beobachtet, wie hat der Gegner in den vorigen Händen gespielt, was für Hände spielt er. Spielte seine guten Hände aggressiv oder eher passiv und dadurch kann man ihn auf verschiedene mögliche Hände setzen. Und parallel dazu musst du ja noch deine eigene Strategie. Also das heißt ja, wenn es über mehrere Etappen geht mit, ne? Mhm. Also verschiedene. Also seine eigene Hand muss man natürlich auch evaluieren, oder beziehungsweise ist sogar die hauptsächliche Sache, die man machen sollte. Erst kommt die eigene Hand, dann kommt die Hand des Gegners und dann guckst du, was da rauskommt. Dann siehst du, also wir waren beim Flop stehen geblieben, wir haben drei Community-Karten, ich habe meine zwei Karten, der Gegner hat, sagen wir jetzt mal, wir spielen gegen einen Gegner, die anderen sind alle ausgestiegen schon. Ich habe ein Paar, ein Top-Paar, das ist eine gute Hand, ist nicht die bestmögliche. Aber schon was wert. Schon was wert. Der Gegner hat jetzt noch keine Anstalten gemacht zu sagen, er hätte jetzt eine gute Hand. Er checkt, setze ich erstmal und guck, was passiert. Mhm. Er callt, wir sehen die vierte Karte und wir verbessern uns zu einem Two-Pair, zwei Paar. Mhm. Ist jetzt auch nicht die beste Hand, aber schon eine sehr gute Hand und wir haben schon eine gute, sehr gute Chance am Showdown, also beim Aufdecken zu gewinnen. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Geld in die Mitte bekommen, dass wir was. Um einen Gewinn rauszubekommen. Also wir sehen wieder, der Gegner ist dran, er checkt wieder, wir setzen, wir wollen Gewinn machen, wir wollen was gewinnen. Das heißt, das Ende ist da, wenn halt alle Leute außer dir, also wenn du sie platt gemacht hast, also sie schmeißen dir platt hin und sagen, ich bin raus, dann kriegst du das Geld. Oder aber es ist ein ritualisiertes Prozedere, was letztendlich darin endet, dass man nach einer bestimmten runden Form aufdeckt und dann wird verglichen, wer das bessere Blatt in der Hand hat und der kriegt dann halt das Geld. Ja, also nach der River, die fünfte Karte kommt dann noch und wieder eine Setzrunde und danach, je nachdem, ob noch mehr als einer dabei ist, also wenn jetzt der letzte gesetzt hatte und der andere steigt aus, dann gibt es keinen Showdown. Der Gewinner kann zeigen, wenn er möchte, muss er aber nicht. Und der, der als letztes rausgegangen ist, die Karten werden dann halt für immer und ewig die werden verdeckt. Sein. Er kann natürlich, es gibt auch die Möglichkeit, also er dass er merkt, dass er bessere Karten hatte. Er kann auch zeigen, wenn er möchte. Aber es ist nicht Programm. Es ist nicht zwingend und es ist auch nicht besonders verbreitet, dass Leute das machen. Also man gibt ja was preis, wenn man Karten zeigt, ohne dass man es muss, dann gibt man sein eigenes Spiel preis. Stimmt, also von wegen, oh, der hat krass so getan. Und, und wenn er das, wenn er öfter das sowas tut, dann neigt der eventuell dazu. Dann hättest du ja schon wieder eine Information quasi über diesen Menschen, die du benutzen könntest, weil es vielleicht Teil seiner Strategie oder vielleicht so eine Eigenschaft dieses Menschen ist, so risikobereit zu sein. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Also du hast eine IT-Ausbildung gemacht. Ja. Finde ich ja, ist enorm gutes Handwerkszeug in diesen Zeiten, wo halt Computer sich halt überall einschmeicheln im Lebensalltag. Aber bestimmte Dispositionen sind da sehr nützlich. Zum Beispiel so eine Art, so ein grundsätzliches mathematisches Verständnis. Klar, Poker ist auch Mathematik, Equity-Berechnung, und sowas alles. Denkst du, hat dir das geholfen? Also warst du da irgendwie ein bisschen trainiert oder das ist einfach besser? Also ich war nicht unbedingt schlecht in Mathe damals in der Schule. Ich war aber auch nicht überbegabt. Mhm. Also klar, es bringt einem schon was Mathe, aber es ist, Pokerspiel ist nicht alles. Also Poker ist Mathe, aber auch nicht nur Mathe. Weil, also so als Soziologe würde ich, da hatten wir jetzt gerade von dieses Bild der Münze. Das sind ja das ist ja Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist Statistik. Ja. Okay. Klar, das ist EV-Rechnung, Statistik und so weiter ist natürlich sehr tief im Poker verankert. Okay. Bist du mal auf Leute gestoßen, mit denen du also online oder auch jetzt im physischen Leben gespielt hast, die irgendwie unlogisch gespielt haben, also einfach einen Approach an das Spiel gehabt haben, wo du dich eigentlich innerlich erstmal gewundert hast oder klar, also sowohl von nicht besonders guten Spielern, aber auch von guten Spielern, die haben Hände gespielt, die wo ich nicht durchgestiegen bin und auch nicht beantworten konnte, ob das jetzt gut oder schlecht war. Mhm. Klar, erlebt man sowas. Und haben die dann auch gewonnen oder? Meistens erinnert man sich an solche Hände, wenn der Gegner gewinnt. Durch ein komisches Spiel. Wenn man selber gewinnt, das hat man eher nicht in Erinnerung. Nein, das ist nur eine Erinnerung eines Funktelefons. Ach so, okay. Ja. Das kann ein bisschen dauern. Wenn man sich ärgert über irgendeine Hand, die man dann, also und die auch verliert, und die verliert, sowas bleibt eher im Gedächtnis als jetzt Hände, die der Gegner komisch gespielt hat, aber auch verloren hat. Hm. Sowas passiert ja auch sehr oft. Ja. Gut, wenn man am Rechner sitzt, dann sitzt man halt alleine meistens in seiner Wohnung oder wer auch immer damit rumspukt, ist nicht in das Spiel involviert. Das heißt, du kriegst die Reaktion der Spieler, also hier nicht unbedingt mit. Ich denke jetzt nur in die Richtung, dass da ja auch eine Menge Frustrationspotenzial ist und dass Profis wahrscheinlich es ein bisschen sportlicher vielleicht nehmen können, weil sie sich so strukturiert haben mit dem Etat, den sie bereit sind zu investieren an dem Abend. Oder sie wissen, was halt geht und was nicht geht und lassen sich vielleicht nicht emotional so überwältigen. Von wegen jetzt hinterher oder ne, irgendwie das kann ich nicht auf mir sitzen lassen oder beim nächsten Mal klappt's und so weiter. Das ist ja ein tragisches Moment eigentlich. Also auch als professioneller Spieler hat man natürlich auch Emotionen, die kann man nicht ganz ausschalten. Man ärgert sich über verlorene Hände, die man halt durch jetzt die letzte Karte zum Beispiel verloren hat. Man war die ganze Zeit Favorit. Mhm. Und verliert sie dann im letzten Moment. Das klar zeigt jeder da Emotionen. Nur als guter Spieler muss man diese Emotionen nicht versuchen, dass die Emotionen sein Spiel nicht verändern. Also dass man nicht dadurch jetzt anders spielt. Also leichtsinnig oder panisch. Oder zu vorsichtig ist auch. Okay, also ich schalte drei Gänge zurück. Und ja, ich setze gar nichts mehr und denke immer, der Gegner hat immer die beste Hand, weil er die letzten 5 Male auch immer mir die beste Hand gezeigt hat. Das heißt ja nicht, dass er in Zukunft wieder immer die beste Hand hat. Also Emotionen sind da, aber man sollte versuchen, als guter Spieler sein Spiel nicht beeinflussen zu lassen. Was ist deine Technik dafür? Meine Technik war nicht immer erfolgreich, aber also ich habe auch schon stundenlang die Verluste den hinterhergerannt, aber irgendwann habe ich mir auch gesagt, ja, nee, jetzt schaltest du aus. Und meistens ist es einfach besser, dass man dann, sobald man es merkt, also es ist auch, man nennt es Tilt. Wie beim Flipper? Tilt. Also Tilt, dass halt das Emotionen einen so mitnehmen, dass man das, was man macht, das, was man tut, durch den Tilt beeinflusst wird. Und zwar negativ bis negativ. Zur Lähmung quasi. Mhm. Das Beste, also was ich jetzt auch meistens mache, ist halt Computer aus, was anderes. Also rausgehen und aus der Situation entziehen, dass man erstmal Distanz bekommt zu dem, was da gerade laufen ist. Aber im Turnier, wenn es im Casino stattfindet, kannst du ja nicht rausrennen einfach. Im Turnier kannst du das nicht machen. Oder irgendwie schnell mal hinter der Bar was abwaschen. Das geht ja nicht so. Das heißt ja, du musst, also hast du dir sogar sowas wie also ich würde sofort an irgendwelche psychologischen Strategien denken. Also sprich, mich selbst durch Selbstprogrammieren so deeskalieren, ja, entspannen oder durch, wenn man an fernasiatische Medizin jetzt, na, ich glaube, da wenn man halt dazu steht, dann kann man ja so Druckpunkte meinetwegen sich suchen, ja, irgendwie, wo man sich dann halt einfach also runterholt. Ist das auch eine Option? Oder, Ich würde sagen, eine interessante Option. Ich persönlich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber ich muss sagen, ist auf jeden Fall eine interessante Option. Das ist ein bisschen wie bei Prüfungsangst. Also wirklich eine psychologische Programmierung. Wie du dann abfährst und halt ein Programm, was dir hilft, dann wieder auf so ein Niveau zu kommen, dass du wieder funktionierst, um das weiterzumachen, wofür du eigentlich da bist. Ja. einer von diesen, ja, vielleicht jetzt aus der deutschen Perspektive typischen Punkte ist das Thema, also Thema Sucht. Poker ist in Deutschland jetzt sehr grauzonenmäßig angesiedelt, hat also einen sehr glücksspielhaften Charakter und alle Leute so denken, ne, dass das läuft alles in diesen Hinter. Ja, allgemein das Image von Poker in Deutschland ist jetzt nicht besonders gut. Du scheinst ja da halt ein sehr nüchternes, also ein professionelles Verhältnis zu haben und vermutlich, also nicht, dass ich was unterstelle, aber du machst jetzt nicht den Eindruck, als ob du dich selber als suchtgefährdet diesbezüglich einschätzen würdest, also dass du in Grauzonen mit dir selbst öfter mal so gerätst. Aber nein, ich würde sogar sagen, ich muss mich halt oft motivieren, zu Poker zu spielen, ja, auch. Bist du mit Leuten irgendwie in Kontakt gekommen, wo du den Eindruck hattest, krass, der hat da aber echt was am Kochen irgendwie, oder hast du so eine Entwicklung nachvollziehen können beim Pokern jetzt, wie sich das beim Pokern eventuell in dem semi-professionellen oder professionellen Bereich sich gestaltet? Ich hatte einmal einen Freund von mir, der war in dem, was er spielte, auch gar nicht schlecht. Er hatte damit Gewinn gemacht, aber er ist immer bei Verlusten so weit abgegangen, dass er jetzt versucht hat, das wieder zu gewinnen, indem er viel weiter höher gegangen ist, eine Hand gespielt hat, um jetzt irgendwie den Einsatz, den er verloren hatte, wieder wegzumachen. Manchmal ist es gut gegangen und er hat es wieder gewonnen, hat dann aufgehört. Aber es kam auch schon mal vor, dass er dann die ganzen Einsätze verloren hatte, die er davor stundenlang durch stundenlanges Grinden, wie man so sagt, also Tische spielen, wo du halt Gewinn machst, dass er die Einsätze, die er gerade mühselig gewonnen hat, in einer Hand verloren hat. Einfach weil er sich nicht unter Kontrolle hatte. Aber das war, also auf der einen Seite wäre das sowas wie ein Notfallplan, ja, so, wo man darüber diskutieren könnte, ob das wirklich ein Notfall ist, weil du hast da für dich eine andere Technik. Also die Technik würde ich keinem empfehlen. Ist das für ihn dann am Ende davon negativ ausgelaufen? Also ist abraten. Spielt er noch oder ist also er hat aufgehört mit Poker und am Ende. Ich glaube, also manchmal ist es gut ausgegangen und er hatte irgendwie Glück und hat dann noch die. Ja, aber langfristig, du sagst ja immer, also man unterscheidet zwischen kurz und langfristig, ja, und manchmal gut ausgehen reicht also nicht am Ende aus, ich glaube, für ihn ist es am Ende doch noch gut ausgegangen und er hat sich gesagt, ich höre auf damit, ich kann das nicht, emotional komme ich damit nicht klar. Ah, okay, also das heißt, er hat, ist, eigentlich so gesehen ist er also er hat sich selber in einer Art und Weise kennengelernt, was er als grenzwertig bezeichnen würde. Mhm. Also er ist an eine Grenze von sich gestoßen und hat dann halt abgewogen und dann lieber dem Pokerspiel AD gesagt und dann ist du Pferdewetten gegangen. Das nicht. Wie viele Leute sind schon, also die du kennengelernt hast, haben denn Ding wieder AD gesagt? Den Poker? Ja, also wie lange ist man da so quasi in so einer so aktiver Poker? Also schon einige, die halt gesagt haben, ja, ich habe jetzt was gewonnen und sowas, möchte aber jetzt wieder was anderes machen. Also beruflich auch manchmal? Beruflich auch, ja. Habe ich schon einige kennengelernt. Für die war das eine Phase und bei mir, ich weiß, ich habe mein Leben noch nicht so bis zum Ende durchgeplant. Also ich denke auch, es wird eine Phase sein. Ich werde nicht, bis ich 90 bin, wenn ich überhaupt so alt werde, Poker spielen. Aber ja, momentan ist es die Phase, ich spiele Poker und vielleicht mache ich in ein paar Jahren irgendwas ganz anderes. Und hattest du so weit Kontakt zu denen? Also mich würde interessieren, ob halt Leute auch, also eigentlich aus einer bürgerlichen Existenz, also ne, oder einer Ausbildungsexistenz, wie sie zumindest jetzt, was du gemacht hast, eigentlich eine klassische deutsche Biografie ist, dann gehst du in dieses Pokerfeld rein, was vielleicht demnächst auch mal total normal sein wird, so wie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren gab es ja auch halt kaum, also Spiele programmieren war nicht wirklich ein Beruf, ja, das hat man in seiner Freizeit gemacht, das hat sich ja nun grundsätzlich geändert. Hast du aber Kontakt zu den Leuten so weit gehabt, dass du mitgekriegt hast, wo sie hingegangen sind? Sind sie einfach irgendwo anders hin und haben irgendwas anderes Spannendes gemacht oder sind sie in ihre bürgerliche Biografie teilweise auch wieder zurückgekehrt und das war quasi so ein Ausflug? Teils, teils. Also ein Freund von mir, der fängt jetzt eine Kochausbildung an. Mhm. Was ganz anderes. Weißt du das? Was schätzt du? Also der Freund, der ist so alt wie ich. Also auch so jetzt? 28, ja. 29. Alles klar. Und andere, ist wahrscheinlich weiß ich jetzt sehr, gar sehr gemischt, nicht. Wahrscheinlich, also je nachdem wie... Viel ganz gemischt, ja. Wie abenteuerlich du drauf bist halt irgendwie. Ja. Ich überlege jetzt noch, im Vorfeld haben wir abgesprochen, dass wir hier nicht über Summen reden. Ne? Das lässt sich bestimmt auch im Internet erfahren. Also, aber darum geht es ja letztendlich bei der Kultur jetzt nicht unbedingt. Auf jeden Fall schaffst du es halt damit, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja. Und durch die Welt zu fahren. Geht es noch irgendwo weiter? Aber also gibt es da, wirst du dich noch irgendwo hin steigern wollen in diesem Poker-Metier? Oder welche Perspektive hast du mit dem Ding auf die nähere Zukunft? Der Blick auf die nähere Zukunft, ja. Ich werde erstmal in Buenos Aires, in Südamerika leben. Und dann mal schauen. Vielleicht höre ich Poker auch einfach auf, weil es mir keinen Spaß mehr bringt und fange irgendwas an, wie jetzt ein Hostel aufmachen oder irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich werde es mal nicht. Ich programmieren ist nicht unbedingt viel. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wieder zurück will. Und ich bin ganz froh, irgendwie unabhängig zu sein. Ja. Jo, dann würde ich mal das Gespräch damit beenden. Christoph, ich danke dir für den Einblick in das professionelle Pokerspiel. Vielen Dank auch dir für die Einladung, für den leckeren Tee. Leckerer Tee in meiner Küche, ja. Das ist ein leckerer Eurostee. Ja, das waren die Kiezbiografien. Ausgabe 11. Aus meiner Küche. Mit Eurostee und Cappuccino. Wenn ihr Interesse habt, andere Folgen zu hören mit anderen Menschen, die andere Dinge tun, aber trotzdem irgendwie kiezig sind, dann schaut auf die Homepage kiezbiografien.de oder abonniert den Podcast bei iTunes, podster.de oder auch podcast.de. Wenn ihr das gut findet, was ich hier mache mit meinen Gästen, dann könnt ihr uns auch flattern. Auch cool, freuen wir uns drüber, garantiert. Ich besonders. Aber ja, ansonsten wünsche ich erstmal eine schöne Zeit und sage Tschüss bis zu den nächsten Kiezbiografien. Tschüss. Tschüss.